Good morning, our wonderful friends. Guten Morgen, unsere wundervollen Freunde. After thinking and talking to Daniel, we decided. Nachdem ich nachgedacht und mit Daniel gesprochen hatte, haben wir entschieden, that we will continue in John chapter 15. Dass wir mit Johannes Kapitel 15 weitermachen. I love the Gospel of John. Ich liebe das Johannesevangelium so sehr. So, look what Jesus said in verse 15. Schau, was Jesus in Johannes 15 Vers 1 sagt. And remember, we're using that English Passion Translation. Und denk daran, wir verwenden die englische Passion Übersetzung. So Daniel has to translate free. Die Bibelstellen sind also frei übersetzt. But he does such a perfect job, so we're all fine. Aber das hat ja bisher recht gut geklappt. Here is what Jesus says. Jesus sagt Folgendes. I am a true sprouting vine. Ich bin ein wahrer sprießender Weinstock. And the farmer who tends the vine is my father. Und der Bauer, der den Weinstock pflegt, ist mein Vater. You see, in the New King James, he basically says the same thing. It's just not so poetically expressed. In anderen Übersetzungen steht im Grunde das Gleiche, nur nicht so poetisch ausgedrückt. He says, I'm the vine and my father is the vine dresser. Da heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. But look, I like this expression that I'm a true sprouting vine. Doch ich mag den Ausdruck, ich bin ein wahrer, sprießender Weinstock. Because sprouting speaks of fruitfulness and speaks of life. Denn sprießend drückt Fruchtbarkeit und Leben aus. And you have to remember, Jesus specifically spoke to Jewish culture and used the language they could understand. Und denk daran, Jesus sprach zu Menschen jüdischer Kultur und er nutzte eine Sprache, die sie verstehen konnten. There was a lot of farming there. Sie hatten dort viel Landwirtschaft. There were a lot of vineyards there. Viele Weinberge. So that's why he used examples of farming, you know, the sower, the seed and the field and all these things. Daher nutzte er Beispiele aus der Landwirtschaft, wie den Bauern und die Saat, das Feld und anderes. So they understood that a vine has to sprout in order to bring life and bring fruit. Sie verstanden damals also, dass ein Weinstock sprießen muss, um fruchtbar zu sein und Wein zu produzieren. So Jesus is the one who is the only one who brings true life. Jesus ist der Einzige, der wahres Leben bringt. And the only one who will make your life truly fruitful. Und der Einzige, der dein Leben wirklich fruchtbar macht. But look, it's the Father who is taking care of the vine. Aber schau, es ist der Vater, der sich um den Weinstock kümmert und ihn pflegt. So Jesus was saying here, it's my Father who is taking care of me, make sure that I'm fruitful. Jesus sagt hier also, es ist mein Vater, der sich um mich kümmert und sicherstellt, dass ich fruchtbar bin. Jesus had a very intimate relationship with the Father, but he always expressed that. Jesus hatte eine sehr intime Beziehung zum Vater und er brachte das immer zum Ausdruck. And here in this parable, he's saying the same thing again. Hier in diesem Vergleich sagt er das auch wieder. The Father is making sure that my life will be fruitful. Der Vater sorgt dafür, dass mein Leben fruchtbar ist. Now, let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. The Father in heaven is much more desperate for you to be fruitful than you are. Der Vater im Himmel sehnt sich viel mehr danach, dass du fruchtbar bist, als du selbst es tust. You know, religion has always told us that we have to desire God, we have to seek God, we have to become fruitful. Religion hat uns immer gelehrt, dass wir uns nach Gott sehnen und wir uns nach ihm ausstrecken müssen und dass wir fruchtbar werden müssen. And while there is truth in this, obwohl Wahrheit darin liegt, the problem is that it's always religious, and I'll tell you why. Ist das Problem, dass es immer religiös ist, und ich sage dir warum. Everything that starts with me and has to be maintained through me, alles, was mit mir beginnt und durch mich beibehalten werden muss, that is religion. Ist Religion. It starts with the Father who longs for you to be fruitful. Es beginnt mit dem Vater, der sich danach sehnt, dass du fruchtbar bist. It starts with the Father who has a desperate desire for you to fulfill your purpose. Es fängt mit dem Vater an, der ein enormes Verlangen danach hat, dass du eine Bestimmung erfüllst. See, it's the vine dresser that goes out to the vine and makes sure that the vine will be good. Es ist der Weingärtner, der zum Weinstock geht und dafür sorgt, dass es ein guter Weinstock wird. Think about this example. Denk über dieses Beispiel nach. What does the vine have to do to be fruitful? Was muss der Weinstock tun, um fruchtbar zu sein? Do you think the vine is out there in the vineyard every day worrying that, oh my God, I hope today I will grow some grapes? Meinst du, der Weinstock steht jeden Tag im Weinberg und sorgt sich darum, täglich Trauben hervorzubringen? I better make sure that today will be a good day, because if I don't produce, man, the farmer is going to be angry at me. Ich sorge besser dafür, dass heute ein guter Tag wird, denn wenn ich nichts erzeuge, dann wird der Bauer aber sauer auf mich sein. And yet, isn't this exactly how so many of us have treated Christian life? Hat diese Denkweise nicht bei vielen von uns das Christenleben ausgemacht? I have to make more effort to be more fruitful. Ich muss mich mehr anstrengen, um fruchtbarer zu sein. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. My dad, he used to grow a vineyard too. Mein Vater pflanzte auch Wein an. And my dad, he enjoyed good wine. Und hat auch gern guten Wein getrunken. And with my dad, I used to go and visit a lady. She was part of our church. Zusammen mit meinem Vater besuchte ich eine Dame, die Teil unserer Gemeinde war. But because she was elderly, she could not come to the meetings. Die aber nicht zu den Versammlungen kommen konnte, weil sie schon älter war. Because they lived maybe an hour away. Denn sie wohnten circa eine Stunde entfernt. So here is what my dad used to do. Mein Vater tat also Folgendes. Once a week, every Thursday. Jeden Donnerstag fuhr er herum. He would spend the whole day driving all over the place, visiting these elderly people who could not come to the services. Um die älteren Leute zu besuchen, die nicht zu den Gottesdiensten kommen konnten. And I used to go with him. Und ich begleitete ihn. So we played some songs together. Wir haben also ein paar Lieder zusammengespielt. We taught them the word of God. Lehrten ihnen das Wort Gottes. We had communion together. Nahmen das Abendmahl zusammen. And one of this elderly lady, her son was not a Christian. Der Sohn einer älteren Dame war kein Christ. But he was a very nice gentleman. Aber er war ein sehr netter Gentleman. And he had a vineyard that won the gold medal for his wine in Austria. Und er hatte einen Weinberg, der für seinen Wein die Goldmedaille in Österreich gewann. And I remember we always spent time talking to this guy about wine and vineyard. Ich erinnere mich, dass wir immer mit ihm über den Weinberg und die Weinstöcke sprachen. You know, and it was so beautiful to see how the wine dresser was concerned about the wine. Und es war so schön zu sehen, wie dieser Weinbauer sich um seine Weinstöcke kümmerte. He was looking every day at the vine, making sure that they're fruitful, making sure that everything will grow just fine. Er schaute jeden Tag nach ihnen und sorgte dafür, dass sie wuchsen, Früchte trugen und alles bestens war. You know, and think about this. Denk darüber nach. The Father in heaven is the wine dresser. Der Vater im Himmel ist der Weinbauer. So all day long, your Father in heaven desires for you to be fruitful. Den ganzen Tag lang sehnt sich dein Vater im Himmel also danach, dass du fruchtbar bist. And the Father in heaven will do everything that he can do so that you will be fruitful. Und der Vater im Himmel wird alles ihm Mögliche tun, damit du fruchtbar sein kannst. It's his desire. Das ist sein Wunsch. And he will work hard to make sure that this will also happen. Und er wird alles unternehmen, um sicherzustellen, dass das auch passiert. Once you understand that, you come into a deep rest. Sobald du das verstehst, wirst du in eine tiefe Ruhe kommen. You know why? Weißt du warum? Because you're not racking your brain anymore. How can you be fruitful and make the vine dresser happy? Weil du dir nicht mehr den Kopf darüber zerbrichst, wie du fruchtbar sein und den Weinbauern glücklich machen kannst. You live in a sense of rest and peace, trusting that the farmer will make sure that you will produce well. Du lebst dann in einem Frieden und in einer Ruhe, in dem Vertrauen, dass der Bauer sich darum kümmert, dass du Früchte trägst. Don't worry, you do have a part. Keine Sorge. Du hast auch eine Aufgabe. And we'll talk about that too. Und darüber werden wir auch sprechen. See you tomorrow. Bis morgen.